wir fangen hier an, ganz klein mit drei Mann, denn groß sein und pleite gehen, das haben wir oft gesehen, das ist ja etwas, was jeder kann. Da können wir ja gleich im Titania-Palast eine Operette rausbringen mit großem Bombast. Und wenn sich die Kassen nicht füllten, das Geld gibt der Portier vom Hilton. Doch machen Sie mit, dann machen zu dritt wir mehr auf dem Nudelbrett als ein Rübelett und ein Ensemble von 200 Mann. Denn schließlich begannen sie ebenso, ganz klein auch im früheren Kadiko, bis eines Tages der große Satz gelang in das Haus am Leniner Platz, im selben Gebäude, wo unser Beginn uns heute versammelt, da war's eins drin. Das Kabarett mit einer fröhlichen Show und trotzdem ein bisschen politisch und so, nicht zu literarisch bei allem Niveau, nicht immer nur kontra, nein auch einmal pro, nicht tierisch und ernst und verbissen angro, ein Kabarett, das man mal endlich nicht so bedrückt wie heute meistens verlässt, sondern froh, eben das lachende, fröhlich machende Kadiko. Ob in Berlin oder sonst irgendwo, damals hieß es etwa so: Berlin hat ein Kabarett der Komiker, das Lachen wird mal wieder groß geschrieben. Berlin ist im Kabarett der Komiker durch die Jahrzehnte immer treu geblieben. Es überstand die größten Pleiten, überwand die schwersten Zeiten, immer Freude zu bereiten, ist kein leichter Lebenslauf. Berlin braucht ein Kabarett der Komiker und darum machen wir's behutsam wieder auf. Liebe Gäste, liebe Freunde, ich darf Sie im kleinen Kabarett der Komiker, im neuen kleinen Kabarett der Komiker in Berlin auf das Herzlichste begrüßen. Wir freuen uns, dass Sie da sind und ich darf Ihnen sagen, wir haben viel vor mit Ihnen. Wir haben das Kabarett wieder eröffnet, das Kabarett der Komiker. Und ich möchte hier gleich sagen, aus Anlass dieser Wiedereröffnung würde vielleicht Berlins regierender Bürgermeister folgende Rede halten. Berlinerinnen und Berliner! Berliner und Berlinerinnen, in Berlin, durch Berlin und für Berlin haben die Berliner ein neues Kabarett geschaffen, das kleine Kadiko in Berlin. Der Senat von Berlin und ich begrüßen es besonders, dass die Direktion des Hauses so klein und bescheiden ans Werk geht und nur mit drei Personen ihr erstes Programm bringt. Was glauben Sie, wie viele Beamte wir beim Senat dazu brauchen, um so viel Blödsinn zu verzapfen wie diese drei im kleinen Kadiko? Dieser Ansicht sind auch meine amerikanischen Freunde, die für uns in Berlin immer wieder die Kastanien aus dem Feuer holen müssen. Institutionen, über die man lacht, vergrößern sich in rasender Eile von selber. Ich erinnere hier nur an Bonn. Dem kleinen Kadiko in Berlin wünsche ich für die Zukunft alles Gute, denn auch im Namen meiner amerikanischen Freunde möchte ich es aussprechen, das kleine Kadiko und ich, wir gehörten zu Berlin, wir gehören zu Berlin und wir werden zu Berlin gehören, damit Berlin und die Berliner was zu lachen haben. Ja, liebe Gäste, aus demselben Anlass der Neueröffnung des Kabaretts der Komiker würde vielleicht unser Bundespräsident Heinrich Lübke folgende Rede halten. Guten Abend. Ich freue mich, wie Sie sich freuen und wie sich jeder Bürger unseres Vaterlandes freuen wird, heute hier in dieser steierlichen Funde, feierlichen Stunde, die erste deutsche Rindviehmesse eröffnen zu dürfen. Verzeihung. Ich freue mich, ich irrte mich, aber ich freue mich umso mehr über die Eröffnung des Kabarett der Komiker in Berlin. Als Gäste des regierenden Bürgermeisters besuchen wir nunmehr das Eröffnungsprogramm des kleinen Kabarett der Komiker. Wir erleben also, wenn ich mir den Scherz erlauben darf, den Brand im KDK. Gute Nacht. Wir bringen jetzt an zwei Klavieren ein Duett für Sie. Da ist das Neueste täglich drin in Knüttelpoesie. Die Verse wechseln, es bleibt der Refrain der Melodie. Nur reden Sie, Herr Neumann. Herr Lutz, nur reden Sie. Nur reden Sie, Herr Neumann. Herr Lutz, nur reden Sie. Die allerletzte Nachricht ist gerade angekommen. Nikita Khrushchev haben sie an der Mauer festgenommen. Er wollte nach West-Berlin getankt als Rentner heute früh. Nur reden Sie, Herr Neumann. Herr Lutz, nur reden Sie. Seit sie mit drei Gesichtern ihren ersten Film gedreht, hört man, dass die Soraya auf den Shell noch immer steht. Die sollte Esso zapfen, Shell gibt keine Garantie. Nur reden Sie, Herr Neumann. Nur reden Sie, Herr Neumann. Nur reden Sie. Machen wir noch einen, ne? Ja, fröhlich? Ja, einen schönen noch. Aber nicht schön und fröhlich. Nee, fröhlich und schön. Der ist auch gut. Die Antibabypille wird heute heftig diskutiert. Doch immer geht es um die Frau, der Mann bleibt unberührt. Gib ihm die Antibabypulle, dann passiert es nie. Nur reden Sie, Herr Neumann. Herr Lutz, nur reden Sie. Nur reden Sie, Herr Neumann. Herr Lutz, nur reden Sie. Warum die Wilhelmine Lübcke Falten hat, liegt nah. Wenn Heinrich eine Rede hält, ist sie meist auch mit da. So oft er sich verspricht, zuckt ihre Physiognomie. Nur reden Sie, Herr Neumann. Herr Lutz, nur reden Sie. Nur reden Sie, Herr Neumann. Herr Lutz, nur reden Sie. Vor kurzem war die Queen Elisabeth in West-Berlin. Zu Ehren Philipps singen wir noch heute Gott schäf sie, Queen. Seit Willi sie empfing, ist aus dem Brand die Monarchie. Nur reden Sie, Herr Neumann. Herr Lutz, nur reden Sie. Nur reden Sie, Herr Neumann. Herr Lutz, nur reden Sie. Die Untersuchungshaft in Moabit ist heute der Clou. Denn man bekommt dort, was man braucht und neuerdings dazu. Zur Nacht noch eine Justizwachtmeisterin, bis morgens früh. Nur reden Sie, Herr Neumann. Herr Lutz, nur reden Sie. Nur reden Sie, Herr Neumann. Herr Lutz, nur reden Sie. Nach Jahren hat der Bundestag mal in Berlin getagt. Gleich gab es Krach, sodass er es so bald nicht wieder wagt. Das danken wir den Schutzmächten und ihrer Energie. Nur reden Sie, Herr Neumann. Herr Lutz, nur reden Sie. Nur reden Sie, Herr Neumann. Herr Lutz, nur reden Sie. Machen wir noch eins? Gut, wir haben noch einen mit. Wir machen noch einen, ja. Also mal, Leute. Ja, noch einen drauf. Die busenfreie Mode ist verpönt am Nordseestrand. Denn wenn die alle brustfrei latschen durch den heißen Sand, dann ruinieren die Schleifspuren die ganze Szenerie. Nur reden Sie, Herr Neumann. Herr Lutz, nur reden Sie. Nur reden Sie, Herr Neumann. Herr Lutz, nur reden Sie. Tenor, die schien den Applaus. nun ihr Werk. Macht fort, das Spiel kann beginnen. Ich einst Nazi mit goldblondem Haar, an Mut und an Hoffnungen reich. Im Radfahren immer ein Meister ich war, im Treten kam keiner mir gleich. Ich liebte mich selbst und den Schwindel so lang, bis ohnmächtig dann mich zu Boden man zwang. Und dann war es endlich so weit. Ich wurde von allem befreit. Das war eine östliche Zeit. Das war eine östliche Zeit. Und da soll man noch galant sein, gegen schöneres Geschlecht, ganz dunkel und charmant sein. Sieger haben immer recht. Einen Fremden, den in Sachsen und in Polen jeder kennt, dessen Namen jedes Mädchen nur noch mit Verachtung nennt, dessen Brut schon an der Elbe an der Weißen Sieg herang, der selbst seine Alliierten zur Zerteilung Deutschlands zwang. Ja, diesen Helden nie geschlagen, der sich selbst hoch verehrt, mich empört. Ach schon, die Vorfreude macht mich beben. Auch meine Stadt so zu isolieren, na mit mir, da kannst du noch was erleben. Ach, Rache will ich spüren. Da bin ich denn eigentlich gar so fürchterlich. Frau, komm dabei, jetzt wird geküsst. Ich trage, wo ich gehe, stets mehrere Uhren bei mir. Wie viel es geschlagen habe, das sehe ich an dir. Der Ami wird kommen, dem werde ich gehören. Der Ami wird kommen. Bye-bye, lass dich nicht betören. Eines Tages sehen wir ein Streifchen Schokolade auf dem Markt und die Chancen steigen. Dem Ami werde ich's schon zeigen. Ich gelobe dir heilig, dass dies eintrifft. Halte für dich die Zweifel. Ich will mit Zuversicht ihn. Erkennst du mich nicht mehr? Es ist schon lange her. Ich kann mich auf Verträge mit dir nicht besinnen. Das ist dumm, das ist dumm, das ist dumm. Zum Glück kamst du hierher. Das freut uns umso mehr. Aus vollem Herzen rufen wir, Befreier, ihr seid hier. Berlin nehmen wir aus, namensweise wieder auf. Amigo Hom, ich sage nur Amigo. Er kann ja so wenig. Mein nächster Mann, mein nächster Mann, wird dich gemein. Oh, wieso trügerisch sind eure Herzen? Ihr habt die Nase voll von den Scherzen. Seid ihr auch sauer? Ich bau die Mauer. Wer mir vertraut, hat auf Sand gebaut. Ja, ja. Gebaut. Ja! Aber Häuser gebaut. Getragen viele Jahre, ich kann dich nicht tragen mehr. Auch mir wirst du ganz offenbar allmählich jetzt zu schwer. Ich bin dein Retter und meines Gesieg. Ach, ich bitte euch nie wieder Krieg. Die Passierscheine sind mein Werk, ich hab sie erlaubt. Ich baute Berlin auf und hab dran geglaubt. Das Ding mit den Rentnern hab ich rausgehickt. Ich hab so viel in dich hineingestellt. Sowjetrote Rosen lässt der Ulbricht blühen. Nächstens an der Mauer ringsum pflastert grün. Noch mehr Besucher damit anzuziehen. Schön wird's an der Mauer, wenn die Rosen blühen. Und ich kann als Mauer Blümchen hier verblühen. Wir werden Berlin nie entsagen. Und dich immer auf Händen tragen. Und nimmermehr werden wir passen. Und Berlin in der Luft hängen lassen. Aber ich sperre die Autobahn und mach bum bum. Dann werde ich vielleicht protestieren. Dann sperre ich wieder die Autobahn und mach bum bum. Dann werde ich vielleicht wieder protestieren. Bum bum. Du du. Bum bum. Du du. Protest, Protest, Protest, Protest. Jetzt, dass Berlin sich auf den Hintern setzt. Alles Schwindel, ich lach zuletzt. So lass uns denn von dannen ziehen, die Protest zu Erden Heute ist wieder alles dran, das flutscht ja wie geölt, das flötet und das tölt mit Charme. Die ganze Atmosphäre ist so warm. Und Pauline legt den Fummel an und hält das Maul, denn wenn sie es aufmacht, merkt der Fachmann gleich, es ist der Paul. Und vor dem Ort, wo Damen dran steht, wartet man entsetzt. Der ist die ganze Zeit hindurch wie Deutschland stark besetzt. Von Zeit zu Zeit kommen aus dem Haus graziös und sehr geschwind so zweifelhafte Damen raus, die eigentlich keine sind. Und sagt eine richtige Dame, sie sind ja verkehrt, mein Stern. Dann sagt die falsche, wenn sie es stört, dann gehen sie auch für Herren. Das ist ein Gewühl. Die Tunden kommen von überall. Die Luft ist reichlich schwül. Denn heute ist kein Mensch normal in der verrückten Zeit. Und gehen wir heute zum Schuchtelball im großen Abendkleid. Und gehen wir heute zum Schuchtelball im großen Abendkleid. Ach, Händchen, Händchen, nur nicht bang. Hei, Tandra, dei, guch, hei. Sonst steht dort alles unter Zwang. Doch wir sind wieder frei. Hei, hei. Mit Tanz und Blasmusik. Und Lieschen sucht das Nachtigall im Hinterstübchen Glück. Die Tunden kommen von überall zum großen Schuchtelball. Ach, alle Schwestern sind schon da, was ist das für ein Tratsch? So ziehen mit großem Klatsch ins Feld die Kessenväter unserer Damenwelt. Heute darf man endlich wieder groß, es ist soweit, man muss doch zeigen, dass man wendisch ist als Kind der Zeit. Und Tante Lieschen, die sehr zart gebaut ist von Natur, die schwärmt für dicke rosa-rote Schlechtermeister nur. Zu Tante Lieschen kam verwegen ein Herr, sehr nett und jung. Ich komme vom Finanzamt wegen ihrer Veranlagung. Darauf sagt Tante Lieschen, Schwestern, nur nicht so geschwind. Erst frage ich Sie, junger Mann, wie Sie veranlagt sind. Ach, heute ist großer Schwuppdeball, das ist aber Gemüse. Die Tunden kommen von überall, die Luft ist reichlich schwül. Denn heute ist kein Mensch. nicht normal in der verrückten Zeit. Und gehen wir heute zu Fucht in meinem großen Abendkleid. Und gehen wir heute zu Fucht in meinem großen Abendkleid. Ach, Händchen, Händchen, nur nicht Bangheit, Hand und ein Buch heiß. Und schüttet alles unter Zwang, so wie sind wir frei. Mit Tanz und Blasmusik und liest ihn so das Nachtigall im Winzerstückchen Glück. Die Kunden kommt man überall zum großen Schwuchtelball. Und ist die Stimmung auf dem Höhepunkt, dann steigt manch züchtiger Witz. Es rauscht, wobei die Robe prunkt, mit leichtem Fuß herbei Potzeblitze. Die Sängerin Klausine Thölmann Blasewitz. Du Nacht der schwülen Träume füllst nun mit Macht die warmen Räume. Öffnet die Fenster mal, die Hitze zu vermindern im vorderen Saal. Und auch ja, liebe Gäste, wir wollen uns noch einmal an die schöne Zeit erinnern, als hier an der gleichen Stelle das alte, große Kadiko stand und der Altmeister des Kabaretts Willi Schäffers die nächste Darbietung folgendermaßen servieren würde. Als wir im Jahre 1492 gemeinsam mit unserem alten Freund und Gönner Kolumbus Amerika entdeckten, da waren die meisten Amerikaner noch in Deutschland. Wir gründeten drüben die neue Welt und entdeckten dort zahlreiche komische Begabungen, die wir dann mit rüberbrachten. Und nach 1945, wenn es recht ist, eröffneten wir mit den Komikern aus Amerika gemeinsam mit Angehörigen diverser Nationen das erste Nachkriegskabarett unter dem Titel Die Alliierten. Ihre Nachfolger feiern noch heute durch ihre unnachahmlichen Kapriolen in der ganzen Welt stürmische Heiterkeitserfolge. Ja. 1942, wenn es recht ist, spielte uns hier um die Ecke in unserem Büro ein junger Mann eine Chanson auf Flügel vor. Wir engagierten ihn vom Fleck weg. Und hinterher kam er erst mit der Sprache heraus und sagte, Herr Schäffers, kann leider nicht hierbleiben, muss wieder weg, bin Soldat, muss helfen, Krieg verlieren. Er hat auch Wort gehalten. Aber 1946 kam er dann sofort zu uns zurück und da begann der Weg, der uns heute in diesem neuen kleinen Haus zusammenführt. Und dieser junge Mann damals war Klaus-Günther Neumann. Schauen Sie her, hören Sie zu, ohne Rast und ohne Ruhe wandern wir wie die Zigeuner durch die Welt. Unter den diversen Städten, unsere Spiels sind Marionetten, jetzt auf ihrer Puppenbühne aufgestellt. Und wir hoffen und wir meinen, dass genau wie unseren Kleinen auch der Mutter und dem Vater dieses kindliche Theater, importiert vom Bonner Prater, gut gefällt. Dieses war der erste Streich und der zweite folgt sogleich. Dieses war der erste Streich und der zweite folgt sogleich. und Moritz sind wir beide und wir sind nicht nur zur Freude unseres hochverehrten Publikums zu sehen. Wir wollen hier die Wahrheit sagen und wollen zu diversen Fragen für euch alle sozusagen Rede stehen. Deutschland hat sich kaum erholt vom letzten Streich und der nächste folgt sogleich. Deutschland hat sich kaum erholt vom letzten Streich und der nächste folgt sogleich. Lieber Moritz, ich möchte dich was fragen. Lieber Moritz, lieber Moritz. Vielleicht kann ich dir was sagen, lieber Max, fang an. Warum sind die Deutschen gut zu leiden? Lieber Moritz, lieber Moritz. Wer sie kennt, der will sie nicht mehr meiden. Lieber Moritz, warum? Dieses Volk ist ebenso bescheiden. Lieber Maxe, lieber Maxe. Seine Schüchternheit ist zu beneiden. Lieber Maxe, darum. Ja, und man braucht sich ihrer nie zu schämen. Lieber Moritz, weil sie überall sich gut benehmen. Lieber Moritz, nicht wahr? Ja, weil sie Maß halten auf diese Weise, halten sich auch die Preise. Ihre Ansprüche, die bleiben im Gleise. Lieber Maxe, ganz klar. Aber manchmal denke ich still und leise, dass es ihnen zu gut geht. Denn sie haben schon wieder eine Meise, nur sie merken es zu spät. Darum kaufen sie auch jeden Klopfer. Es kann gar nicht genug sein. Schöpfen aus dem Topf vom Wirtschaftswunder, denn da geht ja so viel rein. Wenn der Topf aber nun ein Loch hat, lieber Moritz, wenn der Topf aber nun ein Loch hat, lieber Moritz, was dann? Ja, dann fällt die D-Mark und die Preise, die steigen, lieber Maxe. Mit dem Wirtschaftswunder ist es scheinbar dann wieder vorbei. Wenn die Deutschen aber viel verlieren, kommt schließlich einer und will sie führen. Und wenn sie dann wieder anfangen zu marschieren, lieber Moritz, was dann? Och, irgendwo gibt's immer einen Führer. Sieh dir nur mal de Gaulle an. Schließlich braucht man doch einen Kriegsverlierer, dem man Schuld geben kann. Wenn der Führer aber nun einen Vogel hat, lieber Moritz, wenn der Führer aber nun einen Vogel hat, lieber Moritz, was dann? Och, dann fängt irgendwo ein Streit an, lieber Maxe, ja, dann fängt irgendwo ein Streit an, lieber Maxe, ganz klar. Ja, und wir müssen schließlich assistieren, lieber Moritz, und wenn wir dann wieder mal verlieren, lieber Moritz, was dann? Ja, dann sind die Deutschen alle schuldig, lieber Maxe, und man wirft sie alle ungeduldig, so wie seinerzeit in einen Topf. Wenn der Topf aber nun ein Loch hat, lieber Moritz, wenn der Topf aber nun ein Loch hat, lieber Moritz, was dann? Kommen die Großen durch ohne Entbehrung, lieber Maxe, nur die Kleinen straft man mit Entehrung, lieber Maxe, ganz klar. Und für die Großen kommt dann die Bescherung, das Gesetz über die Verjährung. Denn zur Wahl, wie Wende und wie Wähler, brauchen die Parteien jeden Wähler. Wenn das Gesetz aber nun ein Loch hat, liebe Leute, wenn das Gesetz aber nun ein Loch hat, liebe Leute, was dann? Die Einfältigkeit, die Gleichgültigkeit, die halten die Fäden in Händen. Drum tanzt alle Welt, wie's ihnen gefällt. Wie soll das einmal enden? Wie soll das einmal enden? Denn es gilt ja nur zum Scheine in der heutigen Zeit. Freiheit, die ich meine, und Gerechtigkeit. Wer heute ein Kabarett aufmacht, der muss sich überlegen, ob er auf nacktes Fleisch bedacht, dann braucht er keinen Bregen. Doch wenn er seinen Kopf benutzt, ist es ein Risiko, weil der Besucher meist einen Stutz sieht, er keinen nackten Po. Striptease, Striptease, Striptease, jede ganz ob dürr, ob fett. Ist sie auch vom Typ mies, alle machen Kabarett. Und sie zeigen alten Knaben das, was sie meist gar nicht haben. Fragt man sich auch, was da schön ist und was daran schon zu sehen ist. Aber Striptease, Striptease, Striptease, ohne Puppen geht der Schuppen ein. Doch wir wollen unsere Achelscheune nicht damit entweihen. Dagegen wie die Stachelschweine wollen wir auch nicht sein. Auch nicht ein Haus, das Ruhm erpicht und Sterblichkeit erstrebt. Obwohl man hier bei uns auch nicht von Karo einfach lebt. Striptease, Striptease, Striptease gibt's auch auf die Geistgetour. Ist man noch vom Typ fies, macht man meist auf Literatur. Darum ist man oft betroffen, wenn man Bücher liest, wie offen man heute in diversen Stoffen alles ausspricht wie besoffen. Striptease, Striptease, Striptease, und aus Spaß beißen wir in den Gras. Und wenn das noch nicht reicht, dann singt man unanständige Lieder, wie Gisela sie etwa bringt und Helen Dolce Vita. Die Plattenfirmen sind sich hier wohl ausnahmsweise einig. Ihr Grundsatz lautet, produzier in erster Linie schweinisch. Striptease, Striptease, Striptease, keiner findet was dabei. Nimm ein Lied und stipp dies schön in den obszönen Brei. Und schon spielen es die Ochsen laut in allen Musicboxen, damit dienen sie der Tugend, das Lokal ist voller Jugend. Striptease, Striptease, Striptease, weil sich zeigt, dass so der Umsatz steigt. Ich habe James Schund gesehen aus diesem Grund, schwärm ich nur noch für Dinge, so wie Goldfinger. Es drängen sich die Massen an allen Kinokassen, ja so ein Streifen ist ein wahrer Goldbringer. Ein Kerl wie James Schund lockt einfach jeden, ich find ihn fast noch schöner als Rolf Eden. Er hat so viel zu tun mit Schnecken im Saloon, die blonden Superkurven, reichen Dinger. Die gehen mit voller Kraft, also wie der das alles schafft, durch seine harten und doch zarten Goldfinger. Goldfinger, Goldfinger, Goldfinger. Es knallt, es kracht, man denkt, es ist zu spät. Aber er steht, aber er steht, aber er steht. Und wenn er noch so oft zu Boden geht, aber er steht, aber er steht, aber er steht. Manchmal wird es einem über und zu blöd, aber er steht, aber er steht, aber er steht. Und ich glaube fast noch, wenn er schlafen geht, der steht, der steht, der steht. Wir haben eine miese Seele unterm Hut, und wenn wir damit werfen, dann fließt Blut. Wenn die Krempe den Weibern die Birne abtrennt, dann ist James Schund in seinem Element. Wir haben eine Wumme unterm Arm, und wir killen ganz im Stillen und mit Charme. Wir servieren junge Mädchen so wie Huhn im Topf, appetitlich ausgenommen ohne Kopf. Auf, lasst uns ins Kino gehen, heute wollen wir Leichen sehen. Echtes Volksvergnügen trefft ihr nur im Leichenschaugeschäft. Ein Tritt vor den Ballon. Schon rumst es im Karton. So Dinger lernt die Jugend heut vom Goldfinger. Bald wird ein Ding gedreht. Die Saat ist schon gesät. So wird der größte Mist zum wahren Goldinger. Und wie eine alte Hose ihre Knöpfe, verlieren die Blondinen ihre Köpfe. Und wenn man das gesehen, schläft man noch mal so schön. Man träumt vor Mord und Totschlag und Skeletten. Im Traum erscheint gedämpft der James Schund und kämpft weiter in sämtlichen Betten. Macht euch ein paar schöne Stunden, zählt euch zu den Kinokunden, schickt auch Kinder, das erhöht die Jugendkriminalität. Ich hab auch ans Geschäft gedacht. Darum habe ich auch mal so ein Lied gemacht. Wollen Sie mal hören? Ja, Sie haben es gesagt, also gut. Kommt erst das Vorspiel, ja? Ich lese, ob ich zu Hause sitz, ob ich im Bette liege, so gern des alten Clausewitz, berühmtes Werk vom Kriege. Zwar haben die Deutschen meist verloren, trotz seiner Strategie, doch seit in der Straße, die nach ihm benannt, die leichte Kavallerie entstand, gewann der Name Clausewitz an Publicity. Aber wie, meine Herren, ja! In der Clausewitzstraße, zack, zack, da ist ein Puff, da gehen Sie doch mal ruf, morgen ist er vielleicht nicht mehr auf. In der Klausowitzstraße, zack, zack, da ist ein. Drum machen Sie doch mal richtig einen drauf. Der Chef des Hauses, welch eine Blamage, geriet in den Verdacht der Spionage. Die Damen sagten, was nicht übertreiben, so geht's ja nicht, das Haus muss sauber bleiben. In der Klausowitzstraße, da schlossen sie den. Doch kurze Zeit darauf, da machten sie ihn wieder auf. In der Klausowitzstraße, da wird nicht spioniert und das Geschäft flutscht wieder wie geschmiert. Ich sing, wenn ich nach Hause flitz, wir danken unserem Clausewitz, an den kommt keiner ran. Helmke ab vor dem Mann! Lady Windermere's Fächer, Lady Windermere's Fächer. Ich bin eine Frau mit Vergangenheit und singe ihr ohne Befangenheit, wobei ich gern einen Becher auf der Bühne sämtliche Fächer. Und da niemand sagt, verhindern wir's, auch Lady Windermere's. Wunderbar, wunderbar ist die Zara immer da. Wunderbar, wunderbar und noch stärker als sie war. Voller Charme und so süß ist die Lady aus Paris. Weil die Masche einst lief, singt sie heut noch mal so tief. Und wer zu ihrem Lied ihren Arnep pinseln sieht, glaubt nicht das, schwede er, sondern ein Pariser wär. Wunderbar, wunderbar, dass es Kräuterkäse war. In 10 Bilder geteilt ist der Oscar halb so wild. Unsere Zara bezwang, was bisher noch nie gelang, weil in ihr Stolz vereint Hero und Leander scheint. Stark der Arm, stark die Brust, stark der Gang und selbstbewusst, dass man glaubt, wer partout, Kerl im Fummel vom Chino. Was sie freies Sekt, sei schaler Wein. Ja, was bringt, wenn zerklingt die Leandertaler ein? Wunderbar, denn es war eine Produktion von Stracke. Wunderbar, wunderbar, denn da gibt es meist nur Kassen, die voll sind, denn bestens geht sein Theater des Westens mit Lady Windermere's Fächer. Sieht wie bekannt Zirkus Sarasani durchs Land. Hab mich verfranst heute Nacht, hab mich verfranst heute Nacht. Es wird so viel gebaut. Ich kam zurück heute Nacht und hab